deinen meint mich. Etwas in mir begann zu zürnen, zu wüten, zu toben und zu schäumen. Etwas in mir brannte und übergab mein Herz den in mir lodernden Flammen. Etwas formte mich zu einem infamen Architekten einer letalen Hölle. Und dieses Etwas machte mich zum Ankläger dieser eurer trostlosen Welt. Und seit diesem Tag weide ich mich an eurer Hinfälligkeit und bade im Blut eurer Nächsten. Ich bin das siegende Bad eurer totgeschwiegenen Mordlust. Ich bin der aufgeplatzte Zorneskern eurer heimtückischen Bosheit. Ich bin euer Spiegel, zersprungen in tausend euch aufschlitzende Scheren. Ich bin das Gift und die Galle, die reingespuckt. Und ich bin euer schlechtes Gewissen, trage kann meiner todbringenden Epidemie in mir. Selbst geschaffen habt, damit es über euch regnet.